Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno Sugato, Lokavidu, Anuttaro, Purisadamma Sarati, Satta Deva Manusanam, Buddho, Bhagava, Tiswakato, Bhagavata, Dhammo, Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanayiko, Pachattang, Veditambo, Vinyuhi, Supatipanno bhagavato savakasango Ujupatipanno bhagavato savakasango Nyayapatipanno bhagavato savakasango Samichipatipanno bhagavato savakasango Yadidam chattari purisa yugani attha purisa pugala Ese bhagavato savakasango Ahuneyo, Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyakhetang, Lokasa, Tiyewang Buddhang Sarantanang Dhammang Sangang Chabikavo, Bhayamwa Chambitattamwa, Lomahamsoa, Nahesatiti. So, bevor wir anfangen mit der Erklärung, will ich wissen, wie geht die Meditation über Einatmen und Ausatmen oder machen Sie andere Methode? Ist die Methode klar, wie man sie anwendet oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in der Anwendung? Ich hatte gestern Schwierigkeiten, beim Objekt zu bleiben. Haben Sie früher sich mit Anapanasati beschäftigt? Ich denke, ja. Hier, ja? Ja. Und ich hatte halt Schmerz und etwas Erkältung. Ich hatte am Morgen kalte Füße bekommen beim Qigong, da der Boden sehr kalt war. Mhm. Und das ist nicht weggegangen die ganze Zeit. Und dann ist es natürlich schwer. Dann die Achtsamkeit war bei kalten Füßen. Hm? Ja, und Schmerzen. Hatte auch Erkältung, das ging mir noch bis in den Kopf. Und dann habe ich gedacht, muss mich nicht anstrengen, muss mein Freund sein. Dann muss ich. Dann ging es nicht so gut. Bitte? Aber die Methode ist klar, wie man macht, ja? Ich hoffe. Na, die Hindernisse werden kommen, natürlich. Aber die Methode muss klar sein. Deswegen frage ich. Hm? Manchmal ist es besser, manchmal ist es nicht so gut. Aber wenn die Methode klar ist, dann man überwindet die Hindernisse. Wenn die Methode nicht klar ist, kann man nicht überwinden. Und die Methode ist ja da, damit man die Hindernisse beseitigt. Deswegen muss die Methode klar sein. Also, wenn man diese feinere Atmen anwendet, wie ist die Folge in den vier Übungen? Die vier Übungen von Anapanasati, die sind gleich in alle Traditionen, die verstehen wir schon, ja? Ist das klar? Ich bin nicht sicher. Erst, wenn ich lange atmen, einatme und ausatme, bin ich mit Weisheit, verstehe ich, dass ich lange atmen, einatme und ausatme. Wenn ich kurze Atmen, einatme und ausatme, bin ich mit Weisheit vollkommen bewusst, dass ich kurze Atmen, einatme und ausatme, dann ich lerne. Lerne heißt, meine Achtsamkeit hat sich verbessert. Deswegen, ich lerne viele Sachen. Ich lerne, dass ich diese Kaya, Sankhara, die Formationen des Körpers, Sabakaya Patisamvedi, Asasisamiti Sikhat, ich wahrnehmend die Formationen des Körpers, ich atme ein und ich lerne so das Wahrnehmen, die Formationen des Körpers, ich atme ein und ich atme aus. So lerne ich. Was heißt das? Sabakaya Patisamvedi heißt ganze Körper. Wahrnehmen, ganze Körper. Ich lerne einzuatmen und auszuatmen. Was ist ganze Körper? Hier wird es literarisch genommen. In Theravada erklärt man, ganze Körper heißt ganze Körper von der Atmung an der Berührungsstelle. Und natürlich, diese Atmung an der Berührungsstelle ist verbunden mit dem ganzen Körper. Kann man nicht trennen. Und dann ganze Körper. Körper heißt, wie wir erklärt haben, Aggregat. Und dann auch ganze Körper von dem Geist, das Atmen und Körper betrachtet. Also die drei Körper werden zu einem Körper. Das ist dann sozusagen Vorbereitung für Samadhi. Wenn wir Samadhi vorbereiten, die drei Körper, jetzt meditieren Sie diese chinesische Methode, dann Ihre Aufmerksamkeit ist auf dem ganzen Körper. Es konzentriert Sie nicht an einer Stelle, Berührungsstelle. Dann wird es literarisch genommen. Diese Körper, physische Körper, also Körper von Atmen, physische Körper, das Grundlage für Atmen ist, und geistige Körper, das heißt Geist und seine Faktoren. Geist ohne Faktoren kann nicht existieren. Inhalt des Geistes sind Geistesfaktoren. Das muss sehr, sehr klar sein. Also der Geist ist auch Kalapa. Kalapa heißt Bund. Körper ist ein Bund, Atmen ist ein Bund und Geist ist ein Bund von vielen Elementen. Wie unterscheiden sich Geist und Geistesfaktoren? Geist und Geistesfaktoren unterscheiden sich damit, dass der Geist, die Funktion des Geistes ist zu unterscheiden. Und die Geistesfaktoren sind das, was ermöglichen, dem Geist zu unterscheiden. Die Geist und geistige Faktoren haben selbe Grundlage, haben selben Objekt. Aber der Geist unterscheidet. Die Geistesfaktoren beteiligen sich an diesen Unterscheidungen. Aber was diese Funktion von Unterscheidung gehört dem Geist? Man kann auch erklären, dass die Geistesfaktoren sind die Einzelheiten des Geistes und Geist ist das Ganze dann. Und der Körper, der feine Körper, kann der auch, für mich ist es teilweise das Gefühl, dass der auch größer ist als der normale Körper. Ja, ist vollkommen richtig. Weil Prana ist mit Atmen verbunden. Und Atmen und Prana sind eigentlich zusammen immer. Und diese sind normalerweise auch, es ist kein Zufall, dass Atmen hat mit Atman zu tun. Die kommen von demselben Wurzel. In den Vedas, in Upanishaden, Atmen wird mit Prana identifiziert. Prana, die Upanishaden sagen, dass Prana ist Atmen, Atmen ist Prana. Warum? In Griechischen auch. Seele heißt Pneuma. Pneuma ist was? Atem oder Luft. Ja. Luft, Atmen. Diese Luft, Atmen oder Prana verbindet dann diese materielle und geistliche. Das ist sozusagen eine Brücke zwischen den beiden. Und geistige und nicht geistige, materielle, das sind wir. Und diese zwei sind verbunden durch Atmen. Indem wir atmen, wir verbinden die materielle Seite von uns mit der geistlichen Seite. Ist das so? Wenn wir sterben, was macht der Arzt? Er nimmt einen Spiegel und nimmt es an Nase und Mund, wenn es sich nicht, wenn da kein Wasser kommt, dann, was macht er? Ruft er uns, wenn wir einen Patient Buddhist ist oder einen Priester, dann machen sie letzte Amen. Dann wird er zu Friedhof gebracht, wenn er nicht mehr atmet. Ist das so? Aber es wird viele, im Buddhismus viele Geschichten erzählt, wie sie haben Yogi gefunden auf dem Friedhof, der meditiert. Und dann haben sie ihn auf diese, wie sagt man, diese Stretcher, diese Bahre schon und wollen sie ihn brennen, dann springt er. Weil wenn wir in Samadhi sind, dann können auch diese Atmen aufhören. Dann kann man denken, dass man tot ist, aber man ist noch nicht tot, man lebt. Besonders in Sanya Vedaita Nirodha Samapati gibt es kein Atmen mehr. Aber man ist nicht tot. Warum man ist nicht tot? Weil Alaya ist noch da. So, also diese Atmen hat sozusagen viele, viele Aspekte, feine Aspekte und grobe Aspekte. Wenn die Atmen verfeinert ist, das müssen Sie sehr klar betrachten, wird auch das Gefühl von Körper und Gefühl des Geistes verfeinert. Wenn Atmen grob ist, dann auch Gefühl des Körpers und des Geistes ist grob. Wenn wir rennen, was passiert? Atmung wird sehr grob, schnell. Nicht wahr? Schnell und grob. Wenn wir uns ausruhen, atmen wird feiner. Wenn wir Spannung haben im Körper, wie wird atmen? Auch grob. Wenn Spannung im Geiste sich löst, dann die Atmung wird sehr, sehr fein. Also es hat zweifache Wirkung auf Körper und auf Geist. Wenn sich Lage des Geistes ändert, wenn sich Gefühl ändert, Atmen ändert sich auch. Wenn sich Zustand des Körpers ändert, Atmen ändert sich auch. Dann Atmen nach der buddhistischen Philosophie ist geistgeschaffene Materialität, geistgeschaffene Rupa. Es ist Rupa, aber es ist von Geist geschaffen. Ohne Geist kommt diese Rupa nicht zustande. Deswegen, indem man jetzt wie erscheint, unsere Atmung nach diesem Verständnis von Anapanasati ist direkt beeinflusst von dem, wie wir Atmen betrachten, wie wir Geist und Körper betrachten. Wenn wir Atmen betrachten, wir betrachten auch eigentlich Körper und Geist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen Atmen ist sozusagen, Betrachtung von Atmen ist Einführung in Satipatthana, in vier Grundlagen der Achtsamkeit, die im Buddhismus erklärt sind als einziger Weg. Es gibt keinen anderen Weg zur Befreiung, außer vier Grundlagen der Achtsamkeit. So wird besonders in der Theravada-Tradition betont, aber auch in Yogacara. Also weise Betrachtung des Atmens, der Buddha hat erklärt als vollkommener Kurs der Befreiung, weil alles ist schon drin. Verständnis von Körper, Verständnis von Geist. Und ein Verständnis von den Beziehungen zwischen Körper und Geist, die reflektiert sich an Atmen. Deswegen durch Atmen auch kann man Körperlage regulieren. Das steht in Samyutta Nikaya. Buddha sehr klar erklärt, sieht ihr Bhikkhu, wie sitzt diese Bhikkhu da unter dem Baum? Was meditiert er? Wir wissen nicht. Bitte, Lehrer, erklärt uns. Er meditiert Anapanasati. Warum? Weil er, indem er Anapanasati meditiert, er richtet auf seinen Körper und der Körper wird stabiler. Also Anapanasati ist auch mit klaren Körperbewusstsein verbunden, wie die Energien zirkulieren im Körper. Alle diese feineren Aspekte von Körperachtsamkeit, die in Theravada nicht so viel betont sind, aber besonders betont in Yogacara. Weil durch diese feinere Aspekte kommen durch Betrachtung des ganzen Körpers. Nicht nur an eine bestimmte Berührungsstelle, sondern ganze Körper. Dadurch kommen dann diese feinere Aspekte. Dann diese diese Atmen ist Materialität. Es ist Rupa. Und Rupa besteht von was? Rupa besteht von den Elementen, vier Elementen, dann Farbe, Geruch, Geschmack. Alle diese Sachen und dann Oja, Energie, Kalorien. Das alles ist in Atmen. Jetzt durch Konzentration werden diese Bestandteile der Materie werden leuchtend, besonders Farbe und Feuerelement. Weil, warum? Weil Geist und Geistlichkeit und Körperlichkeit kommen immer zusammen. Man kann sie nicht trennen. Indem der Geist konzentriert ist, dieses Gefühl von Objekt ändert sich. Wenn Geist nicht konzentriert ist, Gefühl von Objekt ist ganz anderes. Das soll man studieren in Anapanasati-Meditation. Jetzt, indem wir uns auf ganze Körper konzentrieren, dann wenn die Konzentration fortgesetzt wird, dann ganze Körper wird allmählich leuchtend. Und das ist diese Erfahrung vom pranischen Körper. Der ist nicht nur an diese grobe Körper gebunden, der sozusagen ist um ganzen Körper herum. Auch wenn Konzentration sehr gut ist, sogar so weit weg, spürt man diese Klarheit und Energie. Dann, wenn man hier meditiert, was passiert? Wenn die Konzentration besser wird, wird dieser Berührungspunkt von Atmen an der Nasenspitze oder an oberer Lippe wird leuchtend. Jetzt, wenn man über ganze Körper meditiert, über diese feinere Atmung, dann geschieht es im ganzen Körper. Ja? Wieder, die Sachen, die werden leuchten, ist Materialität. Aber Materialität lässt sich nicht von Geistlichkeit trennen. Die kommen immer zusammen. Und wenn diese pranische Körper gesehen wird, das heißt dann, dass die Konzentration sich verbessert. Indem der Geist feiner wird, hat er die Fähigkeit, feinere Objekte zu betrachten. Diese Prana ist immer da. Die kann nicht verschwinden. Ohne Prana, der Geist kann sich nicht bewegen. Der Geist bewegt sich wegen Prana. Aber man ist nicht davon bewusst. Man wird sich davon bewusst, wenn man Konzentration übt. In anderen Worten, der Geist ist so wie Reiter und Prana ist so wie Pferd. Der Pferd kann nicht ohne Reiter, Reiter kann nicht ohne Pferd. Jetzt, unser ganzer Körper ist so wie ein Pferd, an dem wir reiten. Der Körper ist vollkommen tot, er kann sich nicht bewegen. Wenn der Geist nicht da ist, was passiert mit dem Körper? Er ist so wie ein Stück Holz, genau dasselbe. Jetzt, er kann sich bewegen wegen Prana, wegen Windelement. Und wo Bewegung ist, dort geht die Prana. Es kann nichts anderes sein. Und man kann davon bewusst werden. In Buddhismus spricht man von Kaya Vinyati, Manifestation des Geistes durch Körper. Wenn wir uns bewegen, wir manifestieren Geist durch Bewegung. Wenn wir sprechen, wir manifestieren Geist durch die Sprache. Wenn wir einatmen und ausatmen, wir manifestieren Geist durch Einatmen und Ausatmen. Selbe Prinzip. Hat das einen Geist? Das hat keinen Geist, aber es kann nicht sich bewegen, ohne dass du es bewegst. Aber hat es eine geringere Form von Geist oder Prana, Geist, Energie? Oder Geist und Materie kann sich nicht trennen. Es hat in der buddhistische Abhidharma, es hat Rupa, Jivita Indriya, es hat Lebensfakultät von Rupa, aber es hat nicht Lebensfakultät von Nama. Es gibt zwei Lebensfakultäten. Lebensfakultät von Rupa, Lebensfakultät von Nama. Die Lebensfakultät von Nama schützt den Geist. Lebensfakultät von Rupa schützt diese Rupa Galapas. Aber die schützt nur die Rupa Galapas in dem Körper, das lebt. Körper, das nicht lebt, dann diese Lebensfakultät nicht funktioniert. Oder ist nicht, kann man sie nicht wirklich wahrnehmen. Was ich meine ist, manchmal reden Leute über die Schwingung, die Objekte haben, und Prana ist vielleicht eine Form, wie auch wie ein lebender Körper schwingt. Aber ja, aber überall gibt es Energie. Du bist Physiker, dann weißt du doch. Energie, alles ist Energie. Aber dann, was ich die Frage wäre, aber heißt das, dass mit jeder Energieform auch Geist verbunden ist? Na, nicht direkt. Nicht direkt, aber in dem Geist und Körper lassen sich nicht trennen. Alles ist verbunden. Indem wir es nicht verbunden sehen, wir befinden uns im Zustand von Ignoranz. Aber alles ist verbunden. Nichts existiert, was nicht verbunden ist. Aber wir trennen. Indem wir trennen, wir sind von der Realität, wahren Realität, auch getrennt. Aber in der wahren Realität, alles ist drinnen. Die ist total. In Physik genauso. Diese Energie an der Spitze von dem Deckel hier lässt sich nicht trennen von Energie im ganzen Universum. Das ist Physik. Ist das nicht so? Alles ist schon von Anfang an, alles ist verbunden. Aber wir sind blind und wir sehen das nicht. Und Geist ist auch dabei. Alles ist verbunden von Anfang an. Na gut, jetzt reden wir über Einatmen und Ausatmen. Da ist auch, soll sich eigentlich alles verbinden. Wenn wir lernen, ganze Körper erfahrend, wir lernen einzuatmen und auszuatmen, wir lernen das Ganze zu betrachten. Diese physische Körper, Atmen und Geist, die sind drei Körper, die allmählich kommen zusammen. Wenn sie zusammenkommen, dann vierte Übung, Buddha erklärt, Passambayam, diese ich, Passambayam, Kaya Sankara, Asasi Samiti Sikati, Passambayam, Kaya Sankaram, Passasi Samiti Sikati. Ich lerne einzuatmen und auszuatmen, weil ich verfeinere die Formationen des Körpers. Formation des Körpers ist Synonym für Atmen. Atmen, warum atmen, heißt Formation des Körpers. Nur mit Atmen. Wenn du nicht, wenn Atmen, wenn Windelement nicht im Körper ist, der Körper kollabiert. Gleich kollabiert. Was unterstützt unseren Körper, was bewegt unseren Körper, ist Windelement, ist Atmen. Deswegen heißt es Formation des Körpers. Wenn Atmen, Windelement, der von Geist erzeugt ist, nicht mehr im Körper ist, das verstehen Sie anders. Ja. Hast du verstanden, ja? Ja, ich kann jetzt nicht auf Chinesisch erklären, aber mach nichts. Also sind wir überzeugt, dass es wirklich so ist? Dann jetzt in wenn wir über Atmen hier meditieren, dann was passiert? Wir gehen, wir lassen diese Formation von Licht oder Farbe, das durch Konzentration da geschieht an der Berührungsstelle, wir lassen das stabilisieren. Wenn wir über ganze Körper meditieren, dann stabilisieren wir es im ganzen Körper. Wenn es stabilisiert ist, dann der Geist geht hinein. Und das ist dann Samadhi. Das ist Dhyana. Und wie wissen wir, dass wir Dhyana haben? Indem wir in diese stabilisierte Formation hineingehen, und bleiben lange Zeit, eine Stunde oder so. Dann, wenn wir wieder hinausgehen, bewusst, dann wir sehen unmittelbar vergangene Geist. Sonst wir können ihn nicht sehen. Weil wir haben nicht diese Sensitivität. Aber indem wir bleiben, der Geist wird sehr stark, indem er lange Zeit auf einem Objekt bleibt. Wenn er dann Objekt ändert, er wendet sich an sich selbst, er kann sich selbst sehen. Aber was er sieht, ist vergangener Moment von sich selbst. Und in diesem vergangenen Moment von sich selbst, er sieht auch das Objekt, was Objekt von Versenkung ist, von Dhyana ist, und untersucht dann in diesem Geist die fünf Geistesfaktoren, die verantwortlich sind für diesen Zustand. Diesen Zustand in der Zeit von Buddha wurde als Befreiung wahrgenommen. Aber Buddha hat erkannt, es kann nicht Befreiung sein, weil dieses Gefühl von Reinheit dauert nur so lange, wie der Objekt da ist. Wenn der Objekt verschwindet, auch diese Reinheit des Geistes verschwindet, dann wie kann es Befreiung sein? Deswegen muss man untersuchen, dass dieser Zustand auch zusammengesetzt ist. Und zusammengesetzt ist von diesen Faktoren. Diese Vitarka, die Kraft des Geistes, die den Geist zu dem Objekt zieht. Vichara, Kraft des Geistes, die nicht erlaubt, dass der Geist von dem Objekt weggeht. Kraft des Geistes, das sich an dem Objekt erfreut. Dann Gefühl von Freude, von dem, was der Geist dieses Objekt empfängt, und die Kraft des Geistes, das nicht erlaubt, dass sich die andere Geistesfaktoren zerstreuen. Zentrifugale Kraft. Wenn man sie klar sieht, dann weiß man sehr klar, dass man Jhana erreicht hat. Dann kann man konsequent arbeiten an höhere, feinere Stufen von Wahrnehmung. Ist das Wille dann? Ist das Wille, was den Geist dort hält am Objekt auch? Oder? Das ist mit Wille zu tun. Aber Wille ist anderer Geistesfaktor. Vichara ist auch anderer Geistesfaktor. Nach der Lehre von Abhidharma Kosha, diese Vichara ist eigentlich nichts anderes als Wille und Unterscheidung zusammen. So erklärt Abhidharma Kosha Kommentar. Aber normalerweise wird es als unabhängige Geistesfaktor genannt. Aber in der Tatsache, es ist Unterscheidung und Wille zusammen. Diese Faktoren kann man dann sehr, sehr klar untersuchen und dann spürt man sehr klar, dass störende Faktor ist diese Kraft des Geistes, die lenkt zu dem Objekt und lässt, ankert den Geist bei dem Objekt. Wenn man das sieht, dann geht das weg und man konsequent dann erfährt feinere und feinere Zustände von Versenkung. So lernt man. Und das ist dann auch kann Eintritt sein zu Vipassana, indem man die Jhana-Faktoren, Versenkung-Faktoren untersucht hat, dann kann man auch andere Faktoren in demselben Geist untersuchen. Auf demselben Prinzip, wenn der Lehrer erklärt, wie man sie sehen soll. Da braucht man natürlich einen Lehrer. Für Shamatha kann man auch selbst lernen. Für Vipassana braucht man einen Lehrer, der zeigt, was zu sehen ist. Sonst ist es sehr schwer. Von dem Buch ist es sehr schwer zu sehen. Und jetzt die Stufen von den vier Übungen, wir haben schon erklärt, ist zählen, dann verfolgen und platzieren. Platzieren ist dann Zustand von Samadhi. Der Geist wird an Objekt platziert und geht nicht von dem Objekt weg. Voraussetzung dafür ist, dass die drei Körper schmelzen zusammen. Körper von Atmen, physische Körper, das Grundlage für Atmen ist, und Körper des Geistes. Ist das klar jetzt? Was ist die vierte Stufe? Vierte Stufe? Was? Das Platzieren war die dritte Stufe. Platzieren war dritte Stufe. Vierte Stufe gibt es nur in Theravada, nicht in der nördlichen Tradition von Buddhismus. Shamatha wird erklärt in Yogacara Bhumishastra oder auch in Abhidharma Kosha nur durch drei Stufen. Das heißt zählen, verfolgen und platzieren. In Theravada zählen, verfolgen, berühren, platzieren. Aber das ist dasselbe. Indem sie sich an einer Stelle konzentrieren, dann betonen sie berühren. Aber in dieser Methode wird der ganze Körper berührt. Und jetzt Unterschied ist, wie wir schon erklärt haben, dass in dieser Methode wir unterscheiden zwei Sorten von Atmen. Grobe Atmen, das habe ich erklärt, durch Nase, und feinere Atmen durch den ganzen Körper. Und der Meditierende allmählich, indem seine Feinheit seines Gefühls, seines Geistes, seines Körpers zum Ausdruck kommt, er bleibt bei dem feineren Atmen und diese grobe Atmen geht dann in den Hintergrund. Das wird dann Inhalt von seinem Samadhi. Jason,你有没有什么问题关于方法？刚才我有说明。你了解方法吗？OK啊。OK。有没有什么？讲的都我没有听不懂。那当然听不懂。不过有没有什么问题？方法可以吗？可以用吗？ 动词法师有没有什么问题？ Gehen Sie auch noch auf die Methoden in nördliche Richtung ein, das, denn in der südlichen Richtung achtet man nur auf das Ein und Raus. Und bei der nördlichen Richtung ist ja ein Fluss, nicht? Zwischen Ein und Aus. Zwischen Ein und Aus. Also diese Periode heißt Zhongtian Fuxi. Man kann es ja zwischen ein und aus, man kann es ja in kleiner Intervall unterscheiden, oder wie das so. Ja, das ist Intervall zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen. Dieser Intervall heißt technisch Kumbhaka, auf Chinesisch Zhongtian Fuxi. Obwohl man hat den Eindruck, dass in diesem Intervall es gibt kein Einatmen und Ausatmen, es gibt kein Atmen, aber doch, es gibt Atmen. Es doch gibt Atmen. Atmen durch den ganzen Körper. Haben Sie das gespürt? In der Physik wäre vielleicht sowas wie eine Diffusion zu dem Zeitpunkt, dann wird der Wind ersetzt. Osmose. In der Tat, dann ganze, alle Zellen von dem Körper beteiligen sich an Einatmen und Ausatmenprozess. In der chinesischen Literatur wird es erklärt als Atmung durch jeden Por von dem Haut. Maokung Fuxi. Wie praktiziert man das dann? Diese Maokung Fuxi. Kommt das von selbst? Indem man sich an diese Zwischenperioden, Achtsamkeit ist bei dem ganzen Körper, und man in den Zwischenperioden bleibt bei dem ganzen Körper. Also ist das Objekt nicht mehr hier, sondern... Ja, natürlich. Mhm. Wie hast du meditiert? Nicht. Du hast hier meditiert? Ja. Ja, dann benutzt du diese andere Methode, ja. Nicht? Na, okay, kannst du machen. Mit dieser Methode ist es vielleicht leichter in Zustand von Einspitzigkeit des Geistes zu kommen. Aber diese Methode ist viel, viel mehr mit Weisheit verbunden. Sie sagen, das ganze Körper atmet und wenn man die Atmung schon verfeinert, das kann man sehen, natürlich, oder man kann ansehen, dass der, die, sozusagen die Einzelzelle, die atmet gerade. So detailliert nicht, aber man kann sehen, diese pranischen Körper, das ist, der wird sehr klar. Aber wenn man sich an ein Por konzentriert, wenn die Konzentration gut ist, kann man sich auf ein Por konzentrieren. Dann kann man sehen. Aber wenn man das Ganze sieht, dann nicht, natürlich. Muss man die Einspitzigkeit des Geistes an einer Stelle führen. Dann sieht, kann man sehen. Weil Konzentration ist wie Mikroskop. Er kann alles vergrößern. Das ist mit der Technik dann vereinbar, dass man auch manchmal auf Einzelheiten sich fokussiert am Körper. Mhm. Ja. Also lohnt es sich zuerst die Einspitzigkeit hier zu trainieren und danach auszuweiten auf den gesamten Körper. Kann man so machen, ja. Oder die kann man direkt, ohne hier anzufangen, direkt kann man, als Objekt zu machen. Vorausgesetzt, dass einigermaßen die Konzentration schon stabil ist. Indem es nicht so stabil ist, dann arbeitet man viel mehr, so wie Yogacara-Texte erklären, mit Zählen. Man zählt dann Atmen sehr konsequent. In Theravada diese Zählen ist nicht so detailliert erklärt. In Yogacara sehr detailliert erklärt, weil es ist schwieriger, die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper aufrechthalten. Und was heißt zählen konsequent? Das heißt, man zählt erst von 1 bis 10, dann 10, dann von 10 bis 1, zwei verschiedene Methoden, dann man zählt 10 als 1 und so weiter. Dann diese Zählen wird sehr lange Zeit dauern. Praktisch während des Zählen dann entwickelt man die Konzentration. Und sogar indem ich richtig verstanden habe, den Text von Yogacara Bhumishastra, leider diese Tradition ist aufgestorben. Weil in der Mahayana sie haben mehr betont die Konzentration auf Leerheit, nicht als Objekte. Deswegen, obwohl ich habe gefragt, sehr große Experten in tibetanische Tradition und so, sie üben das nicht mehr. Dann sie wissen nicht, wie man das mit Vipassana verbindet. Aber in Yogacara-Text ist sehr klar gesagt, dass es wird mit Vipassana verbunden. Aber wie, sie können es nicht erklären. Aber in Zählen, nach der Erklärung von Yogacara Bhumishastra, wird auch mit Vipassana verbunden. Und sie erklären sehr grob, dass man weiß, dass Atmen ist der Rupa, das, was Atmen betrachtet, sind die anderen Aggregate, Nama. Dann fängt man an mit Untersuchung von bedingten Entstehung. Warum ist Einatmen und Ausatmen da? Weil Namarupa da ist. Warum ist Namarupa da? Weil Geist da ist. Warum ist Geist da? Wegen früheren Formationen. Warum sind frühere Formationen da? Wegen Nichtwissen. Und so versteht man, dass diese bedingte Entstehung durch Einatmen und Ausatmen. Dann geht man zu den 4 Wahrheiten. 16 Aspekten von den 4 an. So wird erklärt, verbindet man Shamatha und Vipassana. Aber wie genau ist nicht erklärt. Also man sitzt da und kontempliert dann über diese bedingte Entstehung in der Vier-Ebenen-Wahrheit. Mhm. So wird erklärt sogar in Shravaka Bhumi von Yogacara Bhumishastra, dass man im Prozess von Zählen sogar Shrotapana wird. Wie aber Kommentare schweigen. Das war von dem Lehrer vermittelt zu dem Schüler, glaube ich. Auch wenn du nachschlägst, die Kommentare zu Yogacara Bhumishastra findest du nicht. Wenn du fragst, die Experten wissen sie nicht mehr, weil in China und in Tibet auch diese Tathagatagarbha-Tradition wurde betont. Dann gleich auf Leerheit meditieren. Und diese Dharma-Lakshana-Schule, Schule von Xuanzang, Kuwait, ist besonders interessant, weil sie verbinden diese Meditation über Leerheit mit traditioneller Meditation, Untersuchung von den Dharmas. Und wie Untersuchung von den Dharmas, diese Dharma, alle erscheinen als Bilder im Geiste. Durch Weisheit von Herren und Weisheit von Nachdenken. Deswegen diese Weisheit von Hören und Weisheit von Nachdenken spielt eine zentrale Rolle in Yogacara. Obwohl sie sagen, dass alle Dharma falsch sind, illusorisch sind, alles ist basiert an illusorischen Dharmas. Das ist eine sehr wunderbare Sache. Denn sie verbinden diese nicht unterscheidende Weisheit mit unterscheidender Weisheit. Und diese Arbeit mit unterscheidender Weisheit auf Grundlage von traditioneller Vipassana-Untersuchung von den Objekten ist verschwunden. In Mahayana gibt es nur Untersuchung von den Objekten auf Grundlage von Lernen, nicht Meditation. Dann, was ich versuche, jetzt werde ich darüber in Hongkong unterrichten, wie man das wieder verbindet. Indem man nur nicht untersuchende Weisheit benutzt, hat man eigentlich nur einen Teil von Buddhismus. Wenn man nur unterscheidende Weisheit benutzt, ist es auch nur ein Teil. Wie man die zwei verbindet, das versucht eben Yogacara. Aber diese Tradition ist verschwunden, weil in Yogacara, wie du weißt, gibt es zwei Traditionen. Die illusorische Yogacara basiert auf Alaya und wahre Yogacara basiert als Tathagatagarbha. Und Tathagatagarbha wurde immer mehr und mehr betont. Dann die Phänomenologie von illusorischen, von Alaya, Vijnana, die alle Erscheinungen, die wir erfahren in der Welt sind, ist dann nicht mehr vorhanden. Verschwunden in China, verschwunden in Tibet. Diese Tathagata, das letzte war, das heißt, wie heißt es auf Chinesisch? Wie heißt es das auf Chinesisch? Fa-Xiang. Fa-Xiang. Fa-Xiang-Schule. In Vietnam bestimmt auch gibt es diese Tradition von Xuanzang. Aber nur scholastisch, nicht Meditation. Also es war Meditationsschule. Kuei-Chi war großer Yogi. Amitabha. Also ich würde fragen, statt zählen, also von 1 bis 7, kann ich auch mit dem Name von Amitabha oder halt bei, ich praktiziere in Rheinland und wenn ich ausatmen, dann nenne ich ein Lieber nicht. Sie können Buddho benutzen. Aber wenn Sie Amitabha benutzen, Sie machen ganz andere Meditation schon. Weil Sie, Amitabha ist was? Amitabha ist Soheit. Und die, hier wollen Sie analytische Meditation üben. In Amitabha, da alles ist schon Nirvana. Alle Objekte sind schon Nirvana und nicht sie, aber in Atmen, sie sollen dann Erde-Element, Wasser-Element untersuchen, dann ist, kann Mischung werden. Aber in Amitabha, da ist schon alles Nirvana. Die Bäume sind Nirvana, die Vögel sprechen Nirvana. Alles ist Nirvana. Dann da schätzen sie nicht sehr hoch unterscheidende Weisheit. Aber sie wollen genau unterscheiden, einatmen, wo es fängt an, wo ist Mitte, wo ist Ende. Dann bei Amitabha kein Mitte, kein Ende, kein Anfang. Ist das so? Dann sie werden sich verlieren. Okay. Ich habe noch die Frage zum Zählen. Was wird gezählt? Der Atem oder die Häufigkeit des Ein- und Ausatmens? Oder? Es gibt verschiedene Methoden. Sie können entweder zählen, einatmen 1, ausatmen 2, einatmen 3, ausatmen 4. Oder einatmen, ausatmen 1, einatmen, ausatmen 2. Einatmen, ausatmen, 3 und so weiter. Jetzt, wenn Sie zählen und Sie verlieren, Sie zählen zum Beispiel einatmen, ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 6, dann was machen Sie? Sie gehen wieder zurück zu 1. Wenn der Geist verliert den Objekt, was machen Sie? Sie gehen wieder zurück zu 1 immer. So zwingen sie den Geist bei Einatmen, Ausatmen zu bleiben. Und wenn sie, wenn er bei Amitabha bleibt, dann er vergisst Einatmen, Ausatmen. Amitabha, man beschäftigt sich nicht mit Einatmen, Ausatmen. Ist das so? Okay, dann gehen wir meditieren. Ja, Michael 2 oder 1? Ich habe mich schon verloren, ich weiß nicht mehr, ob 1 oder 2. Nee, ich wollte wissen, dieses Zählen und Verfolgen, ist das wichtig, dass erst Zählen und dann später Verfolgen kommt oder spielt das keine Rolle? Dass ich das verbindet sich natürlich. Diese Stadien ist organischer Prozess. Also nicht mechanisch trennen, sondern sehen das als organischer Prozess. Also deswegen, wenn man zählt, man kann auch verfolgen. Das ist über, und wenn man zählt, wird man auch diese Verfeinerung erfahren können. Ist ja nur ein Werkzeug zur Verfeinerung. Aber am Anfang natürlich diese Prozess von Verschmelzung von Atmen, Körper und Geist wird nicht so klar. Wenn man aber konsequent atmet und der Geist hat eine Spitzigkeit, dann kommt es zustande natürlich. Wenn es zustande kommt, dann braucht man aber nicht mehr zählen. Oder verfolgen. Also es ist immer zu verstehen als organischer Prozess. Man kann es nicht streng trennen. Aber am Anfang braucht man zu trennen, weil man ist noch nicht so weit. Ja, da war meine Frage, welche Methode wende ich zuerst an, zählen oder verfolgen? Wenn du zählst und der Geist bleibt stabil bei dem Objekt und du hast schon die Wahrnehmung von sehr feineren Objekten, diese Gefühl des Körpers ist sehr angenehm und des Geistes und du hast keine Lust mehr zu zählen, dann natürlich braucht man nicht mehr zählen. Das, dann alles schmelzt sich zusammen. Manche, die schon gute Konzentration haben, dann finden von Anfang an Zählen als Hindernis. In diesem Fall, dann braucht man überhaupt nicht zu zählen. Es gibt Leute, die auf natürliche Weise sehr gute Konzentration haben und sehr intelligent sind. Für diese Leute ist Zählen natürlich, haben Langeweile da. Als ich in Burma war, als Assistentlehrer in Paok, es gab Novizen als Kachin, diese Nord-Himalaya-Burmesen, burmesische Chinesen, die kamen 18 Jahre alt oder so. Ein von den Novizen, ich habe nur erklärt, ich sollte erklären, wie man meditiert. Und dann ich habe erklärt, Meditation über Atmen. Er hat sich an Atmen konzentriert und sagte, was jetzt? Ich habe gesagt, jetzt bleibst du bei Einatmen und Ausatmen. Konzentrierst du dich, verfolgst du nicht innerhalb des Körpers, nicht außerhalb des Körpers, immer. Dann war er so. Und, ja, aber jetzt kommt Licht, was soll ich machen? Dann ich habe gesagt, wenn der Licht da kommt, dann musst du das nicht sich zerstreuen lassen, das stabilisieren lassen. Wenn es noch nicht stabil ist, dann lieber Atmen betrachten. Wenn es stabil ist, dann gehst du mit dem Geist hinein. Dann kam er nächsten Tag, ja, und was jetzt? Was hast du gemacht? Ja, ich war hinein, ich bleibe wie lange? Stundenlang, ich weiß nicht wie lange. Dann habe ich gesagt, okay, dann sollst du, wenn du aus dem Samadhi rausgehst, sollst du den Geist untersuchen, der dieses Objekt sieht. Und da entdecken diese 5 Faktoren, habe ich erklärt. Ja, nächster Moment war er da. Und was soll ich weiter tun? Dann siehst du, dass dieser Faktor, es ist ziemlich grob und denkst du daran, dass es Hindernis ist für Verfeinerung. Ja, nächster Moment war er da und was weiter. Und in 2-3 Tagen hat er 4. Jhana gelernt, kein Problem. Er lebt schon in diesem reinen Geist. Er hat für ihn ist so wie zurück nach Hause. Es gibt solche Leute. Aber für die meisten von uns ist es nicht der Fall. Das ist sehr arm. Ich weiß nicht, was von diesem Novitz geworden ist. Aber in Vietnam gibt es auch bestimmt solche Leute, die von Natur haben sehr reinen Geist und sehr konzentriert, weil sie leben sehr einfach, keine Sorgen, sehr hartes Leben, denken sie nicht unnützliche Gedanken, dann sie sind von Natur konzentriert und rein. Für die meisten von uns ist aber ein sehr peinlicher Prozess, zu reinem Geist zu kommen. Na gut, dann meditieren wir, machen wir eine kleine Pause. Ja.